haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Comeback. In meinem Beruf darf man sich nicht wundern. Schließlich bezahlt auch der verrückteste Klient den gleichen Tagesansatz, wenn er überhaupt bezahlt, was wiederum keine Selbstverständlichkeit mehr ist heutzutage. Mein neuer Klient sah aus, als würde er seit Monaten vergeblich eine Dusche suchen. Er roch auch dementsprechend. Endlich habe ich sie gefunden. Maloney. Was für ein Name. Darf ich mich vorstellen? Psst. Morrison. Zurzeit aber unter dem Pseudonym Fruttiger unterwegs. Kein Problem, wenn ich jedem der beiden Herren separat eine Rechnung stellen darf. Tja, so mit dem Geld müssten Sie warten bis zu meinem Comeback. Ein Boxer hat mir gerade noch gefehlt. Kein Boxer, kein Boxer. Ich bin Musiker und Lyriker. Mein Comeback wird weltweit für Schlagzeilen sorgen. Das behaupten alle. Wo treten Sie überhaupt auf? In Ihrer Garage? Das Badezimmer kann es nicht sein. Das Hallenstadion wird sogar zu klein sein. Am liebsten Open Air. Vielleicht im Bernabeu-Stadion. Da können fast 100.000 rein. Und das 10-mal hintereinander. Und was erwarten Sie von mir? Dass ich jetzt aufstehe und klatsche? Wenn Sie wollen, singe ich Ihnen etwas vor. Psst. Come on, baby, light my fire. Tut mir leid, ich bin nicht Raucher. Das macht nichts. Ich habe auch damit aufgehört. All diese Drogen waren nicht gut für mich. Meine Kreativität litt darunter. Jetzt aber geht es mir wieder gut. Ich bin bereit für mein Comeback. Dann comebacken Sie ruhig, aber verlassen Sie zuerst mein Büro. Nein, nein, nein, nein. Sie müssen mir helfen. Der endgültige Beweis fehlt noch. Was für ein Beweis? Der Beweis, dass ich Jim Morrison bin. Ist das so wichtig? Ja, und ob? Jim Morrison, das bin ich. Jim Morrison, der Sänger und Komponist der Doors. Offiziell bin ich 1971 in Paris gestorben an einem Herzschlag. Das ist natürlich Unsinn. Die haben jemanden anderen begraben. Ich erwischte eine Überdosis und fiel in ein jahrelanges Koma. Als ich erwachte, konnte ich plötzlich fließend Deutsch sprechen und wurde Schweizer. Und jetzt sind sie hinter mir her. Wer ist hinter Ihnen her? Ja, natürlich die Plattenbosse. Die verdienen sich dumm und dämlich an meiner Legende, an meinem Mythos. Die wollen keinen lebenden Jim Morrison, die wollen Hans Fruttiger. Die sind es, die mich umbringen wollen. Sie können das verhindern. Liefern Sie der Welt den Beweis, ich bin Jim Morrison. Soll ich Ihnen eine ganze CD vorsingen? Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass Gesang in meinem Büro von der Hausverwaltung streng verboten war. Er bedauerte dies und zeigte mir seine Arme, die voller vernarbter Einstichstellen waren. Auch seinen linken Fuß zeigte er mir. Ich öffnete das Fenster, konnte aber die Übelkeit nur mühsam unterdrücken. Schließlich hatte er ein Einsehen und gab mir seine Visitenkarte. Ich staunte nicht schlecht und stattete dem Sanatorium umgehend einen Besuch ab. Sieh an, Maloney, hat man sie endlich eingeliefert? Soll ja heutzutage ganz human zu und her gehen in den Irrenhäusern. Eigentlich schade. Ich hätte gerne zugeschaut, wie man sie einer Elektroschockbehandlung unterzieht. Nichts ist mehr wie früher. Die Irren sehen aus wie stadtbekannte Polizisten und die Polizisten benehmen sich wie Irre. Das ist allerdings tragisch, Maloney. In den vergangenen Wochen wurden zwei meiner Kollegen eingeliefert. Die neue Bußenverordnung macht uns allen zu schaffen. Diese vielen Zahlen. Das Leben besteht nur noch aus Reglementen. Und aus Kreuzworträtseln. Wussten Sie, dass man in Amerika ein speziell für Polizisten entwickeltes Kreuzworträtsel eingeführt hat? Es geht von A1 bis A2. Und reinschreiben muss man den ersten Buchstaben des Alphabetes. Das Rätsel eignet sich auch als IQ-Test für angehende Polizisten. Die Erfolgsquote soll bei sagenhaften 5% liegen. Polizisten haben in der Regel eine enorme Allgemeinbildung, Maloney. Wir müssen beispielsweise alle Kennzeichen von Automobilen im Kopf haben. Dann wissen Sie sicher, was CD bedeutet. CD? Natürlich, Corpus Delicti. Leider sind nur die wenigsten gestohlenen Autos derart schön gekennzeichnet. Der Polizist zählte mir noch über ein Dutzend Kennzeichen auf. Ich harrte aus und ging dann nach oben ins Büro des Chefarztes. Er schaute betrübt aus. Kein Wunder, wenn einem ständig Polizisten in die Klinik geliefert werden. Tja, Fruchtiger. Tragisch. Sehr tragisch. Wurde vor mehreren Jahren auf der Straße aufgegriffen, hat Passanten angepöbelt und Kinder geschlagen. Man ließ ihn gewähren. Aber als er einen Hund anspuckte, wurde er sofort eingeliefert. Und woran leidet er? Amnesie. Amnesie. Gedächtnisverlusten. Kann sich an nichts erinnern. Keine Vergangenheit, keine Kindheit. Offenbar scheint ihn auch niemand zu vermissen. Tragisch. Keine Angehörige, niemand, der ihn durch bloße Präsenz an Vergangenes erinnern könnte. Und die Sache mit Jim Morrison? Ganz natürlich. Frutiger hat keine Identität. Jeder, der das Gedächtnis verliert, verliert auch seine Identität. Normalerweise kehrt die Vergangenheit bruchstückhaft zurück. Bei Frutiger ist das leider nicht der Fall. Deshalb erfand er für sich eine neue Identität. Diese Musikergeschichte hatte er aus dem Fernsehen. Er kam eines Tages plötzlich zu mir und sagte, Herr Doktor, sagte er, ich bin Jim Morrison. Darf ich jetzt gehen? Meine Band wartet auf mich. Ich verließ den Arzt und schaute mich ein wenig im Garten um. Dabei wurde ich das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Im großen Park gab es einen alten Esel und ein paar Enten, die auf einem Teich schnatterten. Die Anstaltsinsassen gingen alle wie in Zeitlupe, ein paar wurden in Rollstühlen herumgekarrt. Als ich um ein Gebüsch bog, zerrte mich eine Pflegerin am Hemd. Ich lächelte und freute mich auf die schöne Abwechslung. Hey, was machen Sie da? Starren Sie mich nicht so an. Ich will keinen Sex. Wollen Sie sich hinter dem Gebüsch mit mir über Platos Vorstellungen über das Staatswesen unterhalten oder bloß ein paar Käfer zertreten? Weder noch. Es geht um Frutiger. Sie waren doch beim Chefarzt oben, oder? Er weiß noch nichts davon, dass Frutiger nicht mehr zurückkommt. Ich habe ihm geholfen, wegzukommen. Ja, man hält ihn hier gefangen. Und weshalb macht man das? Na, warum wohl? Weil er tatsächlich Jim Morrison ist. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe mir die Biografie dieses Schreihalses angesehen. Er wurde 1943 geboren, wäre heute also 53 Jahre alt. Er war jahrelang im Koma. Das hält jung. Sollten Sie vielleicht auch mal versuchen. Danke, danke. Aber wenn das Leben in den Gebüschen nur noch verrückte Frauen anbietet, verzichte ich auf einen Jungbrunnen. Ich bin nicht verrückt. Frutiger wurde abgekapselt von den anderen Patienten. Er ist sozusagen Chefsache. Frutiger hat mir vorgesungen, so erotisch singen und sich bewegen. Das kann nur einer. Er ist Jim Morrison. Und er wird mir ein Lied widmen, sobald er ganz draußen ist. Das hat er mir versprochen. Sie gab mir die Nummer eines Mobiltelefons, auf dem sie jederzeit für mich und Frutiger erreichbar war. Ich verließ die Klinik und wünschte mir einen ganz normalen Klienten, dem die Untreue seiner Frau schlaflose Nächte kostete. Stattdessen bekam ich Herrn Frutiger und nicht mal eine nette Pflegerin, die mich persönlich schlaflose Nächte kosten würde. In meinem Büro wartete noch immer mein ungewaschener Klient auf sein großes Comeback. Ich schickte ihn unter die Dusche und verbot ihm, während dieser Zeit zu singen. Als er eine Stunde später vor mir stand, sah er ganz passabel aus. Doch auf eine Bühne hätte ich ihn nie und nimmer gestellt. Ich könnte vor Musikkritikern singen oder ich könnte mich nackt ausziehen vor meinen Groupies von damals. Sie werden mich sicherlich erkennen. Ich habe einen besseren Vorschlag. Sie gehen zurück in die Klinik, heiraten die Pflegerin und lassen sich in einer Doppelzelle luftdicht einschließen. Sie glauben mir also auch nicht. Oh, und was ist mit dem Engel, der mich regelmäßig besucht? Auch das noch. Spielt der Engel Harfe. Und sieht aus wie eine dieser Gören der Kelly Family. Der Engel besucht mich in Gestalt einer alten Frau. Ich fühlte mich sofort wohl in ihrer Gegenwart. Sie war mir irgendwie vertraut. Vielleicht war ich damals tatsächlich eine Zeit lang tot, aber jetzt bin ich wieder hier und ich möchte singen. Schon gut, was ich Ihnen jetzt sage, werden Sie nicht gerne hören, Frutiger. Bei Ihnen sind mehr als ein Dutzend Schrauben locker und mein Schraubenzieher ist zu schmächtig für Leute wie Sie. Suchen Sie sich einen Therapeuten und verschonen Sie mich mit Engeln und anderen Viechern. Mein Engel heißt Margret. Sie hat langes, dunkles Haar. Viele, viele Runzeln. Und sie besucht mich jeden Dienstag. Fragen Sie in der Klinik. Die kennen alle meinen Engel. Diese Schraube ist gut angezogen, Maloney. Er gähnte, setzte sich auf den Boden, drehte sich auf dem Hosenboden einige Male wie eine Katze, welche die beste Schlafposition sucht. Tatsächlich legte er sich hin und begann schon nach wenigen Sekunden laut zu schnarchen. Es war nicht auszuhalten. Ich packte meine Jacke und fuhr in die Klinik. Weshalb interessieren Sie sich überhaupt für Frutiger? Er ist verschwunden. Spurlos. Das wirft ihn um Jahre zurück. Wir haben enorme Fortschritte gemacht. Ich weiß. Jim Morrison und ein Engel. Toll, die Leistungen der modernen Psychiatrie. Sie wissen gar nichts. Frau Engel ist eine pensionierte Krankenschwester, die einige unserer Patienten ab und zu besucht. Vor allem jene, die keine Angehörigen mehr haben. Frau Engel leistet unschätzbare Dienste. Wo kann ich diese Frau Engel finden? Wozu, weshalb, warum, in dieser Reihenfolge bitte. Und fassen Sie sich kurz. Wirk! Wie bitte? Sie sagten, ich solle mich kurz fassen. Schon, aber ich habe Sie nicht verstanden. Wirk! Heißt so viel wie, ich finde Sie zum Kotzen, geschätzter Herr. Das ist eine Unverschämtheit. Wissen Sie überhaupt, wer vor Ihnen steht? Ich sage nur eines. Drei. In Worten, drei Doktortitel. Und welcher war der teuerste? Ich werde mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nicht von Ihnen. Ich bleibe ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Ich bin ganz entspannt. Zwei Hilfspfleger kümmerten sich um den bedauernswerten Mann. Mir gelang es derweil im Büro des dreifachen Doktors, die Adresse von Frau Engel zu kibitzen. Sie lebte in einem erbärmlichen Loch, eine Einzimmerwohnung, in der es von der Decke tropfte und in einer Ecke des Zimmers der Holzboden faulte. Leider kann ich mir keine bessere Wohnung leisten. Ich habe alle meine Ersparnisse verloren, als mein Mann mit meiner Schwester durchbrannte und beide tödlich verunglückten. Er hat unsere Konten geplündert und wollte mit ihr nach Kanada auswandern. Und jetzt suchen Sie Trost, indem Sie mental verunsicherte Menschen betreuen. Sie meinen die Verrückten, oder? Die sind einsam und ich bin einsam. Wir tauschen gegenseitig ein bisschen Einsamkeit. Denn mit dem Elend anderer lässt es sich leichter leben. Was ist mit Frutiger? Er scheint Ihr Lieblingspatient zu sein. Er singt sehr gerne. Ich habe Musik immer gehasst. Er kommt leicht ins Schwärmen. Ich habe Schwärmer und Romantiker immer gehasst. Er mag Sonnenuntergänge, ich mag Weltuntergänge. So ist das Leben. Sieht ganz so aus, als würden Sie den dreifachen Doktor lieben. Albert Doktor? Oh ja, er ist eine Kapazität. Dann hat er nur zwei Titel kaufen müssen, den dritten hat er geerbt. Na, schön wäre es. Aber leider werde ich nie etwas erben. Das Leben ist ungerecht. Meine Mutter hat ein stattliches Vermögen, aber das meiste hat sie dem Tierheim vermacht. Und mein Mann hat den Rest mit meiner Schwester versoffen. Ich hoffe, die beiden werden täglich in der Hölle mit Pech geduscht. Haben Sie in den Gesprächen mit Frutiger nie einen Anhaltspunkt dafür erhalten, wer er wirklich sein könnte? Ach, Hans Frutiger. Das stand auf dem Zettel, den er bei sich trug, als man ihn fand und einlieferte. Vielleicht ist er dieser Musiker. Von Elvis sagt man ja auch, dass er noch lebt, oder? Die Frau gehörte auch nicht gerade zu jenen Menschen, die man sich als Nachbar wünscht. Mir ist allerdings schon zu Ohren gekommen, dass auch meine Nachbarn nicht immer glücklich darüber sind, einen dermaßen erfolgreichen Privatdetektiv in ihrer Nähe zu wissen. Da haben es die Nachbarn des Polizeipräsidiums einfacher. Ich weiß zwar nicht, was das soll, Maloney, aber wir haben tatsächlich eine Akte Engel, aber keine Akte Frutiger. Geht es in der Akte Engel um den Unfalltod von Herrn Engel? Auch, Maloney, auch. Tragödien, Maloney. In all diesen Akten verbergen sich Tragödien. Frau Engel ist eine Frau, die von Schicksalsschlägen geschlagen wurde, Maloney. Da wird man nachdenklich, wenn man so etwas liest. Dann lesen Sie mal schön vor. Entspann dich bei Yvonne. Ganzkörpermassage mit allem drum und dran. Nanu. Ach so, muss jemand hier versehentlich liegen gelassen haben. Also, Frau Engel Ihr Mann starb zusammen mit Frau Engels Schwester bei einem Autounfall. Grauenhaft, Maloney. Mann und Schwester gleichzeitig verloren. Die Schwester soll sich am Mann festgeklammert haben. Das ist aber seltsam. Beide Leichen waren nackt. Muss wohl ein besonders heißer Sommer gewesen sein. Auf alle Fälle verschwand vor 2 Jahren auch noch Frau Engels Sohn Felix, spurlos. Mit dem war sie sowieso schon geschlagen, die arme Frau. Ein Krimineller war das. Glücksspiele, illegal natürlich. Vermutlich auch Kreditkartenbetrug. Einfach verschwunden. Zuerst der Mann und die Schwester und dann der Sohn. Das sind Schicksale, die man im Fernsehen bringen sollte. Was meinen Sie, Maloney? Ich wischte mir eine halbe Träne von der Wange und fuhr zurück zu Frau Engel. Sie kam gerade aus ihrer Bruchbude und fuhr mit einem Taxi weg. Ich folgte ihr ebenfalls im Taxi. 40 Franken später stieg Frau Engel aus, ging in ein Konfiseriegeschäft und kaufte 3 Kilo der teuersten Pralinen. Nicht schlecht für eine Frau, die mausarm war. Als ich wieder in mein Büro kam, hörte ich im Radio, dass eine Psychiatriepflegerin absichtlich von einem Wagen angefahren und schwer verletzt worden war. Im Spitalzimmer lag die Pflegerin inmitten eines Blumenmeeres. Es stank übler als auf einer Wiese, fehlte bloß noch die Kuh mit dem lila Kuhfladen. Ach, es geht wieder einigermaßen. Nur Quetschungen, sagen die Ärzte. Hab unglaublich Dussel gehabt. Na, zum Glück kann ich Judo. Wieso? Haben Sie den Wagen aufs Kreuz gelegt? Nein, aber ich kann perfekt abrollen. Und ich habe mich nicht gegen den Aufprall gestemmt. Der Körper reagiert von alleine am besten. Ganz locker bleiben, weil wer sich versteift, bricht sämtliche Knochen bei einem Aufprall. Haben Sie gesehen, wer am Steuer saß? Nein, der Wagen kam aus dem Gegenlicht. Naja, keine Chance. Aber er hat beschleunigt, das habe ich deutlich gehört. Jemand wollte mich umbringen. Glauben Sie, dass ein Zusammenhang mit Frutigers Verschwinden besteht? Ja, klar. Die wollen ihn und mich erledigen. Es geht um Millionen. Na, stellen Sie sich die Schlagzeilen vor. Jim Morrison ist wieder da. Glauben Sie den Unsinn tatsächlich? Na, ehrlich gesagt, nein. Aber ich liebe den Hans. Na, und wenn ich den Hans liebe, muss ich auch den Jim lieben. Wann genau wurde Frutiger in die Klinik eingeliefert? Vor 2 Jahren. Er wurde in der Stadt aufgegriffen, als er eine ältere Frau und ihren Hund attackierte. Der Chefarzt, Doktor, hat ihn sofort abgeschirmt und so getan, als handle es sich um einen Kronprinzen. Und wann besuchte Frau Engel den Patienten zum ersten Mal? Tja, noch etwa einem Monat. Das war auch die Zeit, als ich Hans zum ersten Mal sah. Traurig war's. Richtig traurig. Er hat sich überhaupt nicht mehr ausgekannt auf dieser Welt. Sie bat mich, einige der Blumen mitzunehmen und in eine Mülltonne zu schmeißen, was ich gerne tat. Es war ein sonniger Herbsttag. Die Frauen trugen bunte Strumpfhosen und die Männer bunte Fantasien spazieren. Es war der ideale Tag für einen Besuch bei den staatlich diplomierten grauen Mäusen in Uniform. Gemeinsam fuhren wir danach in mein Büro. Dieser Mann ist aus einer Klapsmühle ausgebrochen, Maloney. Das heißt heute Krankenhaus für mentale Wehwehchen oder so ähnlich. Egal, Maloney, der Mann könnte gemeingefährlich sein. Ich bin Sänger und Musiker. Ich bin nicht gefährlich. Bei Künstlern weiß man nie. Sind die Straftaten des Herrn Engel Junior eigentlich schon verjährt? Was soll diese Frage, Maloney? Sie sind es. Teilweise wenigstens. Dann sollten wir vielleicht noch ein paar Monate warten. Warten? Nein, ich kann nicht mehr warten. Ich brauche das Comeback. Meine Fans sterben mir sonst weg. Die meisten Ihrer Fans sind wahrscheinlich auch in irgendeiner Klinik gelandet. Vielleicht sollten Sie sich langsam mit dem Gedanken vertraut machen, dass Sie Ihre Identität wiedergefunden haben, Herr Frutiger. Dafür werden Sie Ihre Mutter verlieren. Meine Mutter? Sie meinen Frau... Morrison? Nein, ich meine Frau Engel. Jetzt reicht es aber, Maloney. Sie verwirren nicht nur diesen Mann, Sie verwirren auch mich. Lassen Sie ihm doch die Freude, ein berühmter Musiker zu sein. Da, wo ich ihn hinbringe, stört das niemanden. Vielleicht sollen Sie auch mitkommen, Maloney. Einen Verrückten, der glaubt, ein großartiger Privatdetektiv zu sein, nehmen die sicher auch noch auf. Er bestand darauf, Frutiger mitzunehmen. Ich erklärte ihm, dass Frutiger alias Engel in Polizeigewahrsam besser aufgehoben sei als in der Klinik, wo man ihn verrückt gemacht habe. Natürlich verstand der Polizist überhaupt nichts, was ihn aber nicht daran hinderte, laut zu werden. Ich machte mich aus dem Staub und besuchte Frau Engel. Sie war in der schlechtesten Gesellschaft, die ich mir vorstellen konnte. Wir machen uns beide Sorgen. Große Sorgen. Wegen Fruttiger. Wir befürchten, dass Ihnen nicht klar ist, worum es geht. Die Gesundheit dieses Mannes steht auf dem Spiel. Genau. Das, was Sie tun, ist verantwortungslos. Apropos Verantwortung. Ihrer Pflegerin geht es wieder besser. Bedauerlich, bedauerlich. Den Unfall meine ich natürlich. Unglaublich, diese Straßenraudis. Die sollte man alle aus dem Verkehr ziehen. Genauso wie Sie und Frau Engel. Wieso uns? Wir kümmern uns um kranke Menschen. Aufopferungsvoll. Aber erst nachdem Sie sie krank gemacht haben. Kommen Sie sich nicht ganz erbärmlich vor, wenn Sie sehen, was aus Ihrem Sohn geworden ist, Frau Engel? Er war schon immer... Ich sage nichts mehr. Sie ist erregt. Das sehen Sie doch. Ihr Leben wurde geprägt durch Schicksalsschläge. Ich weiß. Mann bumst die Schwester, hebt alles Geld vom gemeinsamen Konto. Beide kommen ums Leben, Geld verbrennt im Wagen. Frau Engel ist mausarm, hat nur noch einen Sohn, der durch Gaunereien zu Geld kommt. Aber der armen Mutter nichts abgeben will. Da kommt der liebe Onkel Doktor und hat eine gute Idee. Um wie viel Geld ging es denn? Millionen, die ihr Sohn in seiner Wohnung hortete? Unverschämt! Einfach unverschämt! Er spekuliert nur, er hat keine Beweise. Ich habe Ihren Sohn, den Sie durch Medikamente seiner Identität beraubt haben. Er wird bald wieder zu sich kommen und dann fliegt der Schwindel auf. Wir hätten ihn töten sollen, wie ich es gesagt habe. Aber er ist mein Sohn, trotz allem. Es war nicht meine Idee. Frau Engel bat mich um Hilfe. Zieh dich nicht aus der Verantwortung. Er hat Gelder unterschlagen in der Klinik. Es wäre früher oder später ans Licht gekommen. Wir hatten beide Geldsorgen. Mein Sohn war ein Taugenichts, ein böser Junge. Er hätte mich verhungern lassen. Ich sah doch, wie er mit Geld um sich warf, wie er überall in seiner Wohnung bündelweise Geldnoten herumliegen ließ. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Maloney, dass Frutiger Frau Engels Sohn ist? Frau Engel kaufte kiloweise teures Konfekt. Ein bisschen viel für eine arme Frau. Da begann ich nachzuforschen. Ich sagte dir doch, du darfst das Geld nicht anrühren. Nicht, solange dein Sohn nicht offiziell für tot erklärt wird. Aber das hätte noch Jahre gedauert. Ihr Sohn entdeckte schon nach wenigen Wochen seine wahre Identität. Die Pflegerin fürchtete um seine Liebe, doch die blieb. Auch als ihr Angebeteter Felix Engel hieß und wegen verschiedener Delikte eine einjährige Gefängnisstrafe aufgebrummt bekam. Seine Mutter und der dreifache Doktor saßen etwas länger. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten das Comeback.